Old Shatterhand möge seine Waffe sinken lassen. Denn wir sind seine Freunde. Wir haben gewusst, dass er kommen würde. Winnetou und sein weißer Bruder lassen sich ihre Gewehre nicht stehlen. Wann hat der Häuptling der Chickasaws davon erfahren? Erst heute, als der Tag anbrach. Ich glaube dir. Du bist ein ehrlicher Mann. Erzähle. Der weiße Dieb hat die Gewehre gut in einer Decke verpackt. Durch einen Zufall bekam ich das Bündel in die Hand. Warum behieltest du es nicht, um es uns zurückzugeben? Weil wir 4 rote Krieger gegen 5 weiße waren. Und weil der General dann entflohen wäre. Mba hatte einen besseren Plan. Er sagte dem Bleichgesicht, dass er mit seinen Chickasaws nicht weiter mit ihm reiten wolle. Der Weiße wurde sehr zornig, aber Mba blieb fest. Doch gab er den weißen Männern einen seiner Krieger als Führer mit, der über seinen Auftrag vom Häuptling Mba Anweisungen erhielt. Er wird euch die Diebe in die Hände führen. Auf welche Weise? Im Norden liegt am Rande des Llano Estacado die Wohnung eines weißen Mannes. Die Helmers Home heißt. Uff, Old Shatterhand kennt diesen Ort? Wir kennen ihn. Helmers ist unser Freund. Das ist sehr gut, denn dorthin wird der Chickasaw die Weißen führen. Aber auf einem Umweg, damit wir vor ihnen dort sind und sie ohne Kampf festnehmen können. Gut, der Häuptling Ba ist ein kluger Krieger. Sind eure Pferde sehr ermüdet? Nein. Wir können bis Helmers Home durchreiten. Der General und der weiße alte Jäger werden erst gegen Abend dort ankommen. Unser Vorhaben gelang. Mit Hilfe Helmers und seiner Leute konnten wir dem General seine kostbare Beute wieder abnehmen. Er bezog eine ordentliche Tracht Prügel, die er wohl verdient hatte, und dann wurde der Strauchdieb mit seinen Kumpanen Old Rebel und den anderen über die Grenze gejagt. Ihre Waffen mussten sie zurücklassen. Als das Gesindel die Ansiedlung verlassen hatte, fand Helmers unter dem Baum, wo der General am Vortage seine Strafe erhalten hatte, einen goldenen Ring. Einen Trauring, der in seiner Innenfläche die Buchstaben E und B eingraviert trug. Kein Zweifel, er gehörte dem General. Helmers meinte: »Mr. Shatterhand, ich komme nicht von hier fort und werde den Besitzer wohl nie wiedersehen. Ihr begegnet ihm vielleicht noch einmal irgendwo und könnt ihm das Ding dann zurückgeben. Ich schlage vor, ihr nehmt den Ring an euch. Hier. Nein, nicht in die Tasche, wo ihr ihn verlieren könnt. Steckt ihn an den Finger. Ja, gut. So, auf diese Weise seid ihr auch einmal gezwungen, einen Trauring zu tragen.« Ich konnte damals nicht ahnen, wie wichtig dieser Ring mir und Old Shatterhand später einmal werden sollte. Es verging nach der wenig erfreulichen Episode mit den Dieben unserer Gewehre, die wir unbeschädigt wieder in Besitz nehmen konnten, eine ziemlich lange Zeit, bis ich in den Staat Missouri hinüberkam. In der Hauptstadt Jefferson City wollte ich verschiedene Einkäufe machen. Bei dieser Gelegenheit konnte ich auch gleich mein Versprechen einlösen, mich in dem Bankhaus Wallace und Co. nach dem jetzigen Aufenthalt Old Shatterhands zu erkundigen, der seinem Todfeind Dan Etters nachgejagt war. Ihr erinnert euch sicher, mein Pferd und meine Gewehre hatte ich auf einer Missouri aufwärts liegenden Farm zurückgelassen, wo Winnetou auf meine Rückkehr warten wollte. Er liebte die großen Städte nicht und in Jefferson City herrschte schon damals mächtiger Betrieb. Bei einem Aufenthalt in dieser Stadt ging kein echter Westmann am Gasthof von Mutter Sick vorbei, der von den Seen bis zum mexikanischen Golf, von Boston bis San Francisco bekannt war. Auch ich suchte diesen Gasthof auf. Ich aß und schlief dort ausgezeichnet. Und am nächsten Morgen ging ich in das Bankhaus Wallace & Co. Bald stand ich einem Herrn gesetzten Alters gegenüber, der sich hinter seinem Schreibtisch erhoben hatte. »Ich heiße Wallace, Sir, und freue mich, Sie kennenzulernen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich habe schon viel Gutes über Sie gehört.« »Danke sehr. Der Grund meines Besuches ist nicht geschäftlicher Art, Mr. Wallace. Ich bin mit Mr. Shatterhand befreundet und hoffe, von Ihnen zu erfahren, wo er sich zurzeit aufhält.« »Ich weiß, dass Sie Freunde sind, Mr. Shatterhand.« »Von wem, Sir?« »Von Old Shatterhand selbst. Er hat uns erst vor 3 Tagen verlassen. Ah. Es ist Ihnen ja wohl bekannt, dass wir miteinander verwandt sind. Nein, und ich möchte über seine privaten Verhältnisse auch nicht mehr wissen, als mein Freund mir selbst sagen wird. Verzeihen Sie, Mr. Wallace, wenn ich das in dieser unhöflichen Form gleich vorwegnehme. Ich habe Ihnen wirklich nichts zu verzeihen, Mr. Shatterhand. Im Gegenteil, ich ehre dieses Vertrauen, das Sie unserem lieben Shorehand entgegenbringen. Also, bitte, fragen Sie. Wissen Sie, wohin er von hier aus wollte? Ja, hinauf in die Parks. Zunächst in den von St. Louis. So. Und vor 3 Tagen erst ist er dorthin abgereist. Dann kann ich ihn ja noch einholen. Sie wollen ihm nach? Ja. Winnetou, der Häuptling der Apachen, reitet mit. Das freut mich ungemein. Wir stehen immer fort in so großer Sorge um Old Shorehand. Wenn wir da 2 solche Männer bei ihm wissen, können wir viel ruhiger sein. Können Sie mir vielleicht noch sagen, ob er in Fort Terret den gesuchten Dan Etters gefunden hat? Nein, Etters ist gar nicht dort gewesen. Also war das eine Lüge des Generals? Ja. Herein. Ich bitte um Verzeihung für die Störung, Mr. Wallace. Hier wird eben ein Scheck zur Einlösung vorgelegt. Ich möchte darüber nicht allein entscheiden. Geben Sie ihn mir bitte. Hier, Sir. $5,000 von Gray and Wood in Little Rock. Ist gut und wird ausgezahlt. In Ordnung, Mr. Wallace. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, Sir. Kann ich Ihnen noch irgendeine Frage beantworten? Nein, danke, Sir. Nicht nötig, da ich Herr Freund Shorehand bald selbst sprechen werde. Kann ich nicht sonst irgendetwas für Sie tun? Würden Sie mir die Ehre erweisen, heute Abend mein Gast zu sein? Sir. Das dürfen Sie mir keinesfalls abschlagen. Meine Familie würde es mir nie verzeihen, wenn ich einen so berühmten Mann wie Sie nicht ins Haus brächte. Verzeihung, Sir, haben Sie den Mann gesehen, der eben am Fenster vorbeiging? Ja. Das war der General. Dann war er in meiner Office. Werde gleich... Ich muss sehen, wohin er geht. Bin gleich zurück. Leider war keine Spur mehr von dem angeblichen Offizier zu sehen. Als ich zu Wallace in sein Büro zurückkam, erfuhr ich, dass der General den Scheck über $5,000 eingelöst hatte.